Maria Stuart, Trauerspiel von Friedrich von Schiller. Zweiter Aufzug, 4.–7. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Vierter Auftritt. Die Vorigen, Ritter Paulet mit Mortimern, Elisabeth. Da kommt Amias Paulet. Edler Sir, was bringt ihr uns? Paulet. Glorwürd'ge Majestät, mein Neffe, der ohnlängst von weiten Reisen zurückgekehrt, wirft sich zu deinen Füßen und leistet dir sein jugendlich Gelübde. Empfange du es gnadenvoll und lass ihn wachsen in der Sonne deiner Gunst. Mortimer lässt sich auf ein Knie nieder. Lang lebe meine königliche Frau, und Glück und Ruhm bekröne ihre Stirne. Elisabeth. Steht auf, seid mir willkommen, Sir, in England. Ihr habt den großen Weg gemacht, habt Frankreich bereist und Rom und euch zu Reims verweilt. Sagt mir denn an, was spinnen unsere Feinde? Mortimer. Ein Gott verwirre sie und wende rückwärts auf ihrer eignen Schützenbrust die Pfeile, die gegen meine Königin gesandt sind. Elisabeth. Saht ihr den Morgen und den ränkespinnenden Bischof von Ross? Mortimer. Alle schottische Verbannte lern dich kennen, die zu Reims Anschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Vertrauen stahl ich mich, ob ich etwa von ihren Ränken was entdeckte. Paulet. Geheime Briefe hat man ihm vertraut, in Ziffern, für die Königin von Schottland, die er mit treuer Hand uns überliefert. Elisabeth. Sagt, was sind ihre neuesten Entwürfe? Mortimer. Es traf sie alle wie ein Donnerstreich, dass Frankreich sie verlässt, den festen Bund mit England schließt. Jetzt richten sie die Hoffnung auf Spanien. Elisabeth. So schreibt mir Walsingham. Mortimer. Auch eine Bulle, die Papst Sixtus jüngst vom Vatikane gegen dich geschleudert, kam eben an zu Reims, als ich's verließ. Das nächste Schiff bringt sie nach dieser Insel. Leicester. Vor solchen Waffen zittert England nicht mehr. Burleigh. Sie werden furchtbar in des Schwärmers Hand. Elisabeth. Mortimern forschend ansehend. Man gab euch Schuld, dass ihr zu Reims die Schulen besucht und euren Glauben abgeschworen? Mortimer. Die Miene gab ich mir. Ich leugne es nicht, so weit ging die Begierde, dir zu dienen. Elisabeth zu Paulet, der ihr Papiere überreicht. Was zieht ihr da hervor? Paulet. Es ist ein Schreiben, das dir die Königin von Schottland sendet. Burleigh, hastig danach greifend. Gebt mir den Brief. Paulet. Gibt das Papier der Königin. Verzeiht, Lord Großschatzmeister, in meiner Königin selbst eigne Hand befahl sie mir, den Brief zu übergeben. Sie sagt mir stets, ich sei ihr Feind. Ich bin nur ihrer Lasterfeind. Was sich verträgt mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen. Die Königin hat den Brief genommen. Während sie ihn liest, sprechen Mortimer und Leicester einige Worte heimlich miteinander. Burleigh zu Paulet. Was kann der Brief enthalten? Eitle Klagen, mit denen man das mitleidsvolle Herz der Königin verschonen soll. paulet was er enthält hat sie mir nicht verhehlt sie bittet um die vergünstigung das angesicht der königin zu sehen burleigh schnell nimmermehr talbot warum nicht sie erfleht nichts ungerechtes burleigh die gunst des königlichen angesichts hat sie verwirkt die mordanstifterin die nach dem blut der königin gedürstet wer's treu mit seiner fürstin meint der kann den falsch verräterischen rat nicht geben talbot wenn die monarchin sie beglücken will wollt ihr der gnade sanfte regung hindern burleigh sie ist verurteilt unterm beile liegt ihr haupt unwürdig ist's der majestät das haupt zu sehen das dem tod geweiht ist das urteil kann nicht mehr vollzogen werden wenn sich die königin ihr genahet hat denn gnade bringt die königliche nähe elisabeth nachdem sie den brief gelesen ihre tränen trocknend was ist der mensch was ist das glück der erde wie weit ist diese königin gebracht die mit so stolzen hoffnungen begann die auf den ältsten thron der christenheit berufen worden die in ihrem sinn drei kronen schon aufs haupt zu setzen meinte welch andre sprache führt sie jetzt als damals da sie das wappen englands angenommen und von den schmeichlern ihres hofs sich königin der zwei britannischen inseln nennen ließ verzeiht my lords es schneidet mir ins herz wehmut ergreift mich und die seele blutet das irdisches nicht fester steht das schicksal der menschheit das entsetzliche so nahe an meinem eignen haupt vorüberzieht talbot o königin dein herz hat gott gerührt gehorche dieser himmlischen bewegung schwer büßte sie fürwahr die schwere schuld und zeit ist's daß die harte prüfung ende reich ihr die hand der tiefgefallenen wie eines engels lichterscheinung steige in ihres kerkers gräbernacht hinab burleigh sei standhaft große königin laß nicht ein lobenswürdig menschliches gefühl dich irreführen raube dir nicht selbst die freiheit das notwendige zu tun du kannst sie nicht begnadigen nicht retten so lade nicht auf dich verhaßten tadel daß du mit grausam höhnendem triumph am anblick deines opfers dich geweidet Leicester laßt uns in unsern schranken bleiben lords die königin ist weise sie bedarf nicht unsers rats das würdigste zu wählen die unterredung beider königinnen hat nichts gemein mit des gerichtes gang englands gesetz nicht der monarchin wille verurteilt die maria würdig ist's der großen seele der elisabeth daß sie des herzens schönem triebe folge wenn das gesetz den strengen lauf behält elisabeth geht meine lords wir werden mittel finden was gnade fordert was notwendigkeit uns auferlegt geziemend zu vereinen jetzt tretet ab die lords gehen an der türe ruft sie den mortimer zurück sir mortimer ein wort fünfter auftritt elisabeth mortimer elisabeth nachdem sie ihn einige augenblicke forschend mit den augen gemessen ihr zeigtet einen kecken mut und seltne beherrschung eurer selbst für eure jahre wer schon so früh der täuschung schwere kunst ausübte der ist mündig vor der zeit und er verkürzt sich seine prüfungsjahre auf eine große bahn ruft euch das schicksal ich prophezei es euch und mein orakel kann ich zu eurem glücke selbst vollziehn mortimer erhabene gebieterin was ich vermag und bin ist deinem dienst gewidmet elisabeth ihr habt die feinde englands kennen lernen ihr haß ist unversöhnlich gegen mich und unerschöpflich ihre blutentwürfe bis diesen tag zwar schützte mich die allmacht doch ewig wankt die kron auf meinem haupt solang sie lebt die ihrem schwärmereifer den vorwand leiht und ihre hoffnung nährt mortimer sie lebt nicht mehr sobald du es gebietest elisabeth ach sir ich glaubte mich am ziele schon zu sehen und bin nicht weiter als am anfang ich wollte die gesetze handeln lassen die eigne hand vom blute rein behalten das urteil ist gesprochen was gewinn ich es muß vollzogen werden mortimer und ich muß die vollziehung anbefehlen mich immer trifft der haß der tat ich muß sie eingestehn und kann den schein nicht retten das ist das schlimmste mortimer was bekümmert dich der böse schein bei der gerechten sache elisabeth ihr kennt die welt nicht ritter was man scheint hat jedermann zum richter was man ist hat keinen von meinem rechte überzeug ich niemand so muß ich sorge tragen daß mein anteil an ihrem tod in ew'gem zweifel bleibe bei solchen taten doppelter gestalt gibt's keinen schutz als in der dunkelheit der schlimmste schritt ist den man eingesteht was man nicht aufgibt hat man nie verloren mortimer ausforschend dann wäre wohl das beste elisabeth schnell freilich wär's das beste o mein guter engel spricht aus euch fahrt fort vollendet werter sir euch ist es ernst ihr dringet auf den grund seid ein ganz anderer mann als euer oheim mortimer betroffen entdecktest du dem ritter deinen wunsch elisabeth mich reuet daß ich's tat mortimer entschuldige den alten mann die jahre machen ihn bedenklich solche wagestücke fordern den kecken mut der jugend elisabeth schnell darf ich euch mortimer die hand will ich dir leihen rette du den namen wie du kannst elisabeth ja sir wenn ihr mich eines morgens mit der botschaft wecktet Maria Stuart, deine blut'ge Feindin ist heute Nacht verschieden. Mortimer, zähl auf mich. Elisabeth, wann wird mein Haupt sich ruhig schlafen legen? Mortimer, der nächste Neumond ende deine Furcht. Elisabeth, gehabt euch wohl, sir. Lasst es euch nicht leid tun, daß meine Dankbarkeit den flor der nacht entlehnen muß. Das schweigen ist der gott der glücklichen. Die engsten bande sind's, die zärtesten, die das geheimnis stiftet. Sie geht ab. Sechster Auftritt. Mortimer allein. Geh, falsche, gleisnerische Königin, wie du die Welt, so täusch ich dich. Recht ist's, dich zu verraten, eine gute Tat. Seh ich aus wie ein Mörder? Lasest du ruchlose Fertigkeit auf meiner Stirn? Trau nur auf meinen Arm und halte deinen zurück. Gib dir den frommen Heuchelschein der Gnade vor der Welt, indessen du geheim auf meine Mörderhilfe hoffst. So werden wir zur Rettung Frist gewinnen. Erhöhen willst du mich, zeigst mir von ferne bedeutend einen kostbaren Preis. Und wärst du selbst der Preis und deine Frauengunst, wer bist du, Ärmste, und was kannst du geben? Mich locket nicht des eiteln Ruhmes Geiz. Bei ihr nur ist des Lebens Reiz. Um sie in ew'gem Freudenchore schweben der Anmut Götter und der Jugendlust. Das Glück der Himmel ist an ihrer Brust. Du hast nur tote Güter zu vergeben. Das eine höchste, was das Leben schmückt, wenn sich ein Herz entzückend und entzückt dem Herzen schenkt, in süßem Selbstvergessen, die Frauenkrone hast du nie besessen. Nie hast du liebend einen Mann beglückt. Ich muß den Lord erwarten, ihren Brief ihm übergeben. Ein verhaßter Auftrag. Ich habe zu dem Höflinge kein Herz. Ich selber kann sie retten, ich allein. Gefahr und Ruhm und auch der Preis sei mein. Indem er gehen will, begegnet ihm Paulet. Siebter Auftritt. Mortimer, Paulet. Paulet. Was sagte dir die Königin? Mortimer. Nichts, Sir. Nichts von Bedeutung. Paulet. Fixiert ihn mit ernstem Blick. Höre, Mortimer. Es ist ein schlüpfrig, glatter Grund, auf den du dich begeben. Lockend ist die Gunst der Könige, nach Ehre geizt die Jugend. Lass dich den Ehrgeiz nicht verführen. Mortimer. Wart ihr's nicht selbst, der an den Hof mich brachte? Paulet. Ich wünschte, dass ich's nicht getan. Am Hofe ward unsers Hauses Ehre nicht gesammelt. Steh fest, mein Neffe, kaufe nicht zu teuer, verletze dein Gewissen nicht. Mortimer. Was fällt euch ein? Was für Besorgnisse? Paulet. Wie groß dich auch die Königin zu machen verspricht. Trau ihrer Schmeichelrede nicht. Verleugnen wird sie dich, wenn du gehorcht, und ihren eigenen Namen reinzuwaschen, die Bluttat rächen, die sie selbst befahl. Mortimer. Die Bluttat, sagt ihr? Paulet. Weg mit der Verstellung. Ich weiß, was dir die Königin angesonnen. Sie hofft, dass deine ruhmbegierge Jugend willfähriger sein wird als mein starres Alter. hast du ihr zugesagt, hast du? Mortimer: Mein Oheim! Paulet: Wenn du's getan hast, so verfluch ich dich und dich verwerfe. Leicester kommt. Werter Sir, erlaubt ein Wort mit eurem Neffen. Die Monarchin ist gnadenvoll gesinnt für ihn. Sie will, dass man ihm die Person der Lady Stuart uneingeschränkt vertraue. Sie verlässt sich auf seine Redlichkeit. Paulet: Verlässt sich. Gut. Leicester: Was sagt ihr, Sir? Paulet: Die Königin verlässt sich auf ihn, und ich, my Lord, verlasse mich auf mich und meine beiden offenen Augen. Er geht ab. Ende von zweiter Aufzug, siebter Auftritt.